Bei mir ist Oliver Schwesig und wir wollen reden über den legendären Schlagzeuger Keith Moon. Oliver, da ich nicht mehr der Jüngste bin, kann ich vielleicht gleich mal zum Besten geben. Ich habe den Mann noch live gesehen. Ich beneide Sie. Und zwar bei einem Konzert, was so unglaublich war. Man vergisst es nie. Es war im Theater des Westens in Berlin. Ich war mit ein paar Freunden oben auf der Empore. Die Band hat so laut gespielt, dass alles gewackelt hat. Alles. Wir hatten die ganze Zeit Angst, das Ding stürzt ein. Und Keith Moon hat getrommelt, wie man ihn gewohnt war und kannte, wie ein Verrückter. Und das Besondere war, nach zwei Songs hat er sich nach hinten fallen lassen, wurde von hinten von zwei Bodyguards aufgefangen, hinter der Bühne beatmet mit so einer Art Sauerstoffgerät oder sowas. Währenddessen hat vorne Roger Daughtry mit dem Schellenring die Band notdürftig in Rhythmus gehalten, im Takt gehalten. Und dann haben die beiden Typen Keith Moon wieder auf den Schlagzeugstuhl gehievt und er trommelte weiter wie ein Verrückter. Das Ganze passierte zwei oder dreimal während des Konzertes. Also das charakterisiert, glaube ich, diesen Mann, über den wir jetzt reden wollen. Er war sowieso auch im privaten Leben ein Verrückter, ein Partylöwe, Drogen, Alkohol in Unmengen konsumiert, immer absurde Späße getrieben, hat Autos in Swimmingpools versenkt oder ist nackt durch Restaurants getanzt und so weiter. Und jetzt gibt es ein Buch über ihn, 750 Seiten stark, des britischen Musikjournalisten Tony Fletcher, Dear Boy, das explosive Leben des Keith Moon. Oliver Schwesig, was erfahren wir denn Explosives über Keith Moon, was wir vielleicht bisher noch nicht wussten? Tja, auch ich als Fan war ziemlich geschockt, denn Matthias Hanselmann, das haben Sie eben auch schon ein bisschen angedeutet, es war wirklich alles noch viel, viel schlimmer, als man bisher dachte. Moon hat keine Gelegenheit ausgelassen, irgendwie Späße zu machen, das ging über die normalen Schuljungenstreiche hinaus. Irgendwann bei einer Party, da wollte man ihm mal die Hose vom Leib reißen, hat man festgestellt, er trägt gar keine Unterwäsche, hat das hinterher damit begründet, das ist doch ganz einfach, dann kann ich bei jeder Gelegenheit in der Öffentlichkeit, wenn es nötig ist, meinen nackten Hintern zeigen. Er hat dann öfter auch mal ein Telefon mit sich rumgeschleppt, was nicht angeschlossen war, hat dann am Fenster einfach so gefakte Telefonate. Der Vorläufer des Handy sozusagen. Ja, genau. Und er hat eine Zeit lang mal eine eigene Kneipe auch besessen, ist ja praktisch für so jemanden wie ihn. Und wenn er da der Meinung war, dass er nicht genügend Aufmerksamkeit bekommen hat, dann ist er auch schon mal auf die Theke gestiegen, hat sich ausgezogen und dann mit der Schrotflinte einfach in die Decke gefeuert. Also es ging ihm wirklich um ein Maximum an Aufmerksamkeit und sein Umfeld, das hatte wirklich sehr darunter zu leiden, bereits zu Beginn der Zeit mit The Who, als er 64 da eingestiegen ist, da hat er allen die Show gestohlen, hat sein Schlagzeug nach jedem Set zertrümmert und da gab es dann auch schnell Reibereien zwischen den Mitgliedern der Band. Also wer hat hier die Nase vorn, wer kassiert den meisten Ruhm? Und da wollte Moon natürlich in nichts nachstehen. Und richtig schlimm ist es dann eigentlich geworden, ab Ende der 60er, als dann ganz, ganz viel Geld plötzlich ins Spiel kam. Und Tony Fletcher beschreibt das da als die Zelebrierung des Absurden. Er hat sich zum Beispiel ein Luftkissenauto gekauft und hat ein Bentley in einen Teich gesetzt und hat ganz viele legendäre Partys geschmissen natürlich. Und in jeder Kneipe in London, da hat er ganz, ganz lange Zechen angehäuft. Also ein Rockleben, wie es sein muss, zügellos und vor allem, und das ist das Kennzeichen für sein Leben, ohne Regeln. Er ist allerdings natürlich nicht der Einzige mit einem so ausschweifenden Leben im Bereich der Rockmusik, vor allen Dingen auch der 60er und frühen 70er Jahre. Wo finden wir denn die Ursachen für diese Verrücktheit? In der Kindheit? Ja, das habe ich auch gedacht, aber nichts dergleichen. Das ist eigentlich das Überraschende an Keith Moon. Normalerweise, wenn man sich die Biografien von Leuten wie Townsend oder auch Clapton anguckt, die beide große Probleme hatten in der Kindheit. Townsend ist bei seiner Großmutter groß geworden, ist belästigt, sexuell belästigt worden als kleiner Junge. Bei Clapton war das so, der ist auch bei der Großmutter groß geworden. Mhm. Ihm wurde aber vorgemacht, es sei die Mutter. Also da gab es immer sowas, wie man heute sagen würde, einen Knick in der Biografie. Und bei Keith Moon war da einfach nichts. Es war eine stinknormale Familie im Norden von London. Der Vater war Mechaniker. Es gab offenbar nicht mal Gewalt in der Familie. Und das Einzige, was vielleicht für die Eltern noch von Bedeutung war, dass sie die Kriegserfahrung noch in den Knochen hatten. 1946 ist Keith Moon geboren und die Eltern haben quasi noch die Bombardierung von London mitbekommen und haben sich da geschworen, okay, jetzt haben wir den Krieg überlebt, jetzt halten wir wirklich auf Biegen und Brechen zusammen. Aber es gab wirklich nichts. Offenbar war das eine Sache, die bei ihm einfach so genetisch angelegt war. Der hat schon in der Schule viele Streiche gemacht, hat die Schule abgebrochen. Und ist damals schon bekannt geworden für seine explosive Persönlichkeit. Und Tony Fletcher vermutet hinter dieser Persönlichkeit das sogenannte Borderline-Syndrom. Das kann man aus heutiger Sicht schon sagen. Bindungsängste. Keith Moon hatte auch wirklich nie richtig Freunde bis zum Schluss. Große Eheprobleme. Sehr erratisches Verhalten, Stimmungsschwankungen, all das sind Kennzeichen fürs Borderline-Syndrom. Und man muss aus heutiger Sicht schon sagen, also Keith Moon hat höchstwahrscheinlich daran gelitten. Reden wir doch mal über den Musiker Keith Moon, über den fantastischen Schlagzeuger. Was erfährt man denn über seine Rolle auf der Bühne in der Band The Who? Ja, das wiederum finde ich ist sehr spannend zu lesen. Er hat ja das gängige Rock'n'Roll-Muster durchbrochen. Normalerweise war der Trommler bis in die 60er, das war einer, der hat den Rhythmus angegeben und der hat da hinten seine vier Schläge im Takt geschlagen und das war's. Mehr sollte er dann auch nicht tun. Keith Moon hat sich aber sehr für den Jazz-Schlagzeuger Gene Krupa begeistert und sein ausuferndes, sehr virtuelles Spiel. Und das hat er irgendwie auch übernommen und das fand er total beeindruckend. Da steht jemand mal auf, spielt im Stehen, das Drum steigt auch mal auf die Pauken rauf und so und hat viel Quatsch gemacht. Das hat ihn sehr beeindruckt und das hat er mit übernommen und auch die Band damit zunächst verwirrt. Er war jetzt nicht mehr der Rhythmusgeber, sondern war ein Jazzmusiker, der einfach kreuz und quer spielte, der nicht mehr den Rhythmus gehalten hat, sondern permanent irgendwelche Fills und kleine Soli reingebaut hat. Und das hat sich dann ein bisschen verschoben. Nun musste jemand anders den Rhythmus angeben. Und das war dann am Ende der Bassist John Entwistle. Aber der hat dann auch ganz viele 16-Läufe gespielt, sodass man heute sagen kann, The Who waren eigentlich eine Jazzband. Die haben alle drei quasi ein Solo und ein Rhythmusinstrument gespielt. Während vielleicht junge Schlagzeuger sich auf das Buch stürzen, in der Erwartung, hier rauslesen zu können, wie hat Keith Moon gespielt, wie kann ich das nachmachen, was schreibt Tony Fletcher darüber? Da findet er, finde ich, eine sehr gute Dosis. Meistens in Büchern über Musiker findet man zu viel oder zu wenig über die Songs. Entweder haben die Autoren keine Ahnung von Musik, das muss man auch mal sagen, oder aber, das passiert auch sehr, sehr oft, wenn sobald ein Gitarrenriff erklungen ist, wird Horkheimer und Adorno assoziiert. Und das ist bei The Who nun nicht. Also Fletcher findet da ein richtiges Maß. Alle wichtigen Songs und Alben von The Who werden ausführlich, aber nicht über Gebühr analysiert. Und er hat dabei immer das Spiel von Keith Moon im Blick. Der interessanteste Teil, finde ich, ist die musikalische Kindheit von Keith Moon, wie er da diesen Stil des Jazz-Drummers Gene Krupa kopiert, die Drumsets ins Instrumentalläden, wie er da feilscht um die Schlagzeuge, die er da kauft, wie er wochenlang sich einschließt und dann übt und mit seinem Spiel dann doppelt so laut und doppelt so schnell alle wirklich vor den Kopf stößt. Vielen Dank, Oliver Schwesig, über den legendären Schlagzeuger Keith Moon und das Buch über Keith Moon, 750 Seiten, Dear Boy, das explosive Leben des Keith Moon. Und das Buch ist erschienen bei Bosworth Music, 750 Seiten, wie gesagt, 29,95 €. Und diese Kritik können Sie nachlesen und nachhören unter www.dradio.de.